Die Wespen von Aristophanes, übersetzt von Ludwig Seger. Personen: Philokleon, Antikleon, sein Sohn, Sosias, Xanthias, Sklaven, ein Bürger, Myrtia, Bäckerfrau, der Hund von Kydaten, Chor der Richter, vier Knaben. Stumme Personen, Sklaven, der Hund Labes, Dardanis, ein Flötenmädchen, Bürger, Karkinos und seine drei Söhne, dieser als Tänzer. Szene vor dem Hause Antikleons. Erste Szene, Nacht. Sosias und Xanthias liegen schlafend vor dem mit Netzen überzogenen Hause Antikleons. Antikleon schlafend im Erkerzimmer, Philokleon. Sosias, erwachend, schüttelt seinen Kameraden. »He, Xanthias, was machst du, armer Schelm?« Xanthias, schläfrig. »Ich sinne drauf, den Wachdienst abzukürzen.« Sosias, »da wird dein Fell dich um so länger brennen. Du weißt, welch Ungetüm wir hier bewachen.« Xanthias, gähnend. »Ich weiß, allein ich möcht ein bisschen dämmern.« Sosias, einnickend. »Nun, wag du's nur, mir selber überrieselt ein sanftes Schläfchen schon die Augenlider.« Pause, während der er schlaftrunken den Kopf bald sinken lässt, bald hastig wieder aufwirft. Xanthias, »bist du von Sinnen oder korybantisch?« Sosias, »ach nein, Sabatios hat mich überwältigt.« Xanthias, »dann dienen wir im Stall des gleichen Herrn. Mir hat jetzt selbst der wackelköpfge Großherr die Wimpern überzogen. Meister Schlaf, da hatt ich gar nen kuriosen Traum.« Sosias, »gerad wie ich, nie hatt ich einen gleichen. Erzähl einmal den deinen.« Xanthias, »denk, ein Adler von mächt'gem Umfang flog zum Markt herab und packt, als wär's ne Schildkröt, einen Schild mit seinen Klauen und flog damit zum Himmel. Dann warf er, ein Kleonymos, ihn weg.« Sosias, »Kleonymos? Das gibt ein prächtig Rätsel.« Xanthias, »wieso denn?« Sosias, »einer fragt beim Schmaus, was ist das für ein Tier, das überall den Schild wegwirft, auf Erden, auf dem Meer, im Himmel?« Xanthias, »ach Gott, was wohl der Traum mir für ein Unglück bedeuten mag?« Sosias, »geh, mach dir keine Sorgen, das wird so schlimm nicht sein, verlass dich drauf.« Xanthias, »schlimm ist doch wohl ein Kerl, der seinen Schild wegwirft, jetzt sag den deinen.« Sosias, »der ist wichtig, denn er betrifft das ganze große Staatsschiff.« Xanthias, »erzähl mir alles von der Grundsub auf.« Sosias, »es war im ersten Schlaf, da sah versammelt ich auf der Pnyx das Volk der Schafe sitzen. Sie hatten Stöck und schäbge Mantelkrägen, und vor dem Viehvolk trat ein Redner auf, ein Ungetüm mit vollgefressenem Bauch und mit der Stimme einer fetten Sau.« Xanthias, »pfui doch!« Sosias, »was hast du?« Xanthias, »still, kein Wort mehr, schweig! Dein Traum, der stinkt ja nach verfaultem Leder!« Sosias, »jetzt nimmt das Scheusal eine Waag und wiegt darauf ne Rindsfettration.« Xanthias. Der Schuft! Aufwiegeln will er uns die Nation? Sosias. Und in der Nähe sitzt Theoros auch am Boden und sieht aus grad wie ein Aar. Da wispert Alcibiades mir zu. Theolos Dolt sieht glatt aus wie ein Aal. Xanthias. Nun, Alcibiades hat recht gewispelt. Sosias. Bedeutet's nicht das Ärgste, dass Theoros ein Aar geworden? Xanthias. Nein, das Beste. Sosias. So? Xanthias. Gewiss, er war ein Mensch, dann ward er plötzlich ein Aar. Das zeigt ja deutlich, dass wir bald das Raubtier los sind, denn es sucht das Aas. Sosias. Und zahlt ich gleich 2 Obolen, ich fände doch niemand, der die Träume besser deutet. Xanthias. Steht auf und wendet sich an das Publikum. Jetzt muss ich aber doch dem Publikum ein Wörtchen sagen, wie und was wir spielen. Zu Großes dürft ihr nicht von uns erwarten, doch auch nicht Späß in Megara gestohlen. Es kommen keine Sklaven, die aus Körben mit Nüssen werfen nach dem Publikum. Kommt kein Herakles, den man prellt ums Essen. Euripides bleibt diesmal ungerupft, selbst Kleon, wenn ihn auch des Glückes Schimmer umstrahlt. Wir stampfen heut ihn nicht zusammen. Wir bringen euch ein Lustspiel, das hat Grütze, nicht eben mehr als ihr, doch mindestens gescheiter ist's als manche plumpe Farsen. Hinaufzeigend. Der dort ist unser Herr, der große Mann, dort oben schläft er, nach dem soll er raus. Der hieß uns seinen Vater, den er drinnen einschließt, bewachen, dass er nicht entläuft. Der Alte hat ne sonderbare Krankheit. Ja, ratet nur, wenn wir sie euch nicht sagen, ihr kommt nicht drauf. Nun, ratet nur einmal. Nach einzelnen Zuschauern deutend. Amynias dort, Pronapos Sohn, der meint, er wird ein Philhasad sein. Fehlgeschossen. Sosias. Hasardspiel? Oh, die Krankheit hat er selber. Xanthias. Mit Philo fängt die Krankheit freilich an. Was sagt der Sosias dort zu der Kylos? Er sei ein Philosoph. Sosias. Das sag ich nicht. Die Krankheit hat noch mancher Ehrenmann. Xanthias, da meint Nikostratos, der Skambonide, ein Philaltar wohl, oder Philoxen. Sosias, Nikostratos, beim Hund, kein Philoxen, denn Philoxen ist ja ein Knabenschänder, schläft allmählich wieder ein. Xanthias, dumm Zeug das alles, ihr erratet's nicht. Wollt ihr's erfahren? Schweigt einmal jetzt still. Die Krankheit unseres alten Herrn ist die. Er ist Philheliast, wie keiner mehr. Das Richten seine Passion. Und kommt er auf die erste Bank nicht, seufzt er schrecklich. Nachts schläft er auch nicht nagelgroß und nickt er ja ein bisschen ein so schwebt sein geist doch in der nacht selbst um die wasseruhr, gewohnt den stimmstein in der hand zu halten, steht er schon auf mit drei gespitzten fingern, als wollt er weihrauch streun beim neumondopfer. Ja, liest er wo an einer tür geschrieben, dem demos Pyrilampes schönem Sohne, schreibt er daneben gleich der schönen Bohne. Und als der Hahn einst abends krähte, rief er: Ha, die Beklagten haben ihn verführt, bestochen, darum weckt er mich zu spät. Gleich nach dem Abendessen schreit er nach den Schuhen, läuft fort und schläft, bis dass es tagt. Dort an der Säule, wie am Fels die Muschel, weil er im Grimm den langen Strich nur macht, so bringt er stets wie Bienen oder Hummeln Wachsklumpen unterm Nagel mit nach Haus. Damit es ja ihm nie an Muscheln fehlt, hält er zu Haus sich eine Austernbank. So rast er, und je mehr man wehrt, je toller wird er aufs Richten. Diesen halten wir hier hinter Schloss und Riegel eingesperrt, denn seine Krankheit macht dem Sohn viel Kummer. Er gab ihm anfangs gute Wort, er möge doch in dem schäb'gen Richtermantel nicht ausgehen. Allein er ließ sich nicht belehren, dann wusch er ihn zur Reinigung umsonst. Zum Korribanten ließ er gar ihn wein, doch samt der Pauk entlief er nach dem Neuhof. Als auch die mystsche Kur bei ihm nicht anschlug, bracht er ihn nach Ägina, zwang ihn nachts im Tempel des Asklepios zu schlafen. Sieh da, frühmorgens stand er vor den Schranken. Seitdem versperrten wir ihm Tür und Tor, und doch entkam er uns bald durch die Rinne, bald durch ein anderes Loch. Mit Lumpen stopften und fropften wir nun jede Öffnung zu. Holzflöcke schlug er da die Wand hinauf sich ein, und wie ne Dohle flog er aus. Jetzt haben wir den ganzen Hof mit Garnen rings überspannt und hüten den Gefangnen. Der Alte heißt Philokleon, ja, ja, nicht anders, und der Sohn Antikleon. Ein Herr Stirnrunzel Sauertöpfchen Wesens. Antikleon ruft von oben: He, Xanthias, Sosias, schlaft ihr? Xanthias: Helf uns Gott! Sosias, erwachend: Was gibt's? Xanthias: Antikleon ist aufgestanden. Antikleon oben: Geschwind, geschwind, komm einer da herum, der Vater steckt im Ofen in der Badstub und kriecht und rennt wie eine Maus drin rum, sieh, dass er durch den Rinnstein nicht entschlüpft. Sosias ab zu Xanthias: Du, stemm dich an die Türe. Xanthias: Ha, ich tu's. Antikleon: Zum Henker auch, was rumpelt doch dem Rauchfang? Philokleon guckt zum Rauchfang heraus: Wer bist du? Philokleon: Ich, der Rauch, ich zieh hinaus. Antikleon: Der Rauch? Von was für Holz? Philokleon: Von Feigenholz. Antikleon: Bei Zeus, von allem Rauch der beizendste. Willst du zurück, wo ist der Rauchfangdeckel? Hinab mit dir, sonst deck ich dich damit. Philokleon verschwindet. So, kannst dir jetzt einen anderen Ausgang suchen, ein Unglück aber ist es sondergleichen. Von nun an wird man Sohn des Rauchs mich taufen. zu Xanthias. Kerl, halt die Tür zu, stoß und stemm dich tapfer entgegen, wart, ich komme selbst und helfe. Gib Achtung auf das Schloss, sieh nach dem Riegel, sonst nagt er noch am End den Zapfen ab. Philokleon, innen an der Türe. Was macht ihr? Lasst mich gleich hinaus, ihr Schurken, zum Richten, sonst entwischt Dracontides. Xanthias. Das wär dir ärgerlich, Philokleon. Mir hat der Gott in Delphi prophezeit, wenn einer mir entwische, müß ich selbst dafür verdorren. Xanthias. Apollon, steh mir bei, welch ein Orakel. Philokleon. Ich bitt dich, lass mich raus, ich berste sonst. Xanthias. Nein, beim Poseidon, nein, Philokleon. Philokleon. Dann beiß ich durch das Garn mich mit den Zähnen. Xanthias. Du hast ja keine Zähne mehr. Philokleon. Verflucht, ich bring dich um, wie mach ich's nur? Ein Schwert her, oder ein Richtertäfelchen. Antikleon kommt zu einer andern Tür heraus. Der richtet noch ein großes Unglück an. Philokleon. Nein, nein, bei Zeus, den Esel will ich nur fortführen und mit Zaum und Zeug verkaufen, denn heut ist Neumond. Antikleon. Oh, ich kann ihn selbst verkaufen. Philokleon. Aber nicht so gut wie ich. Antikleon. Bei Zeus viel besser. Philokleon. Nun, so hol ihn raus. Xanthias. Wie pfiffig er es anzustellen weiß, um rauszukommen. Antikleon. Doch umsonst geangelt, mich fängt er nicht, ich merke seinen Pfiff. Xanthias. Ich denk, ich hole jetzt den Esel raus, sonst schlüpft der Alte noch woanders durch. Geht in den Hof und kommt mit dem Esel zurück. Der Esel schreit. Mein Grauschen, heulst du, dass wir dich verkaufen? Marsch, lass das plärren. Oder bringst du einen Odysseus mit? Bei Zeus, da hängt ja einer ihm unterm Bauch, ein sauberer Eselsritter. Antikleon. Wie? Wer? Lass sehen, da hängt er. Was ist das? Wer bist du, Mensch? Philokleon. Unterm Bauch des Esels hervor. Bei Zeus, ich bin der Niemand. Antikleon. Niemand? Woher? Philokleon. Von Ithaka, der Sohn des Reis aus. Antikleon. Niemand? Mann, das glückt dir nie. Zu Xanthias. Schnell, zieh ihn vor. Abscheulich. Hängt er nicht da unten fest, gerade wie das Füllen des Säumtiers, das die Säumigen zitiert? Philokleon wird hervorgezogen. Lasst mich in Frieden, oder es gibt noch Händel. Antikleon. Um was denn aber? Philokleon. Um des Esels Schatten. Antikleon. Ein schlechtes Stück von dir, recht plump und frech. Philokleon. Ein schlechtes Stück? Wie du's verstehst, das ist das Beste gerade. Wacht nur, bis du kriegst vom Bauchstück dieses wackern Heliasten. Antikleon. Schieb dich hinein ins Haus samt deinem Grauen. Stößt ihn hinein. Philokleon. Kollegen Richter, helft mir! Kleon, hilf! Antikleon. Schrei drinnen hinter der verschlossenen Tür. Philokleon mit dem Esel ab. zu Xanthias, wälz einen Haufen Steine vor die Tür und schieb den Riegel wieder vor und spanne den Balken quer darüber, roll auch noch den schweren Trog davor. Xanthias plötzlich aufschreiend: Au weh, da fällt mir auf den Kopf ein Stück der Wand. Woher nur? Anticleon: Ne Maus hat's wohl da oben losgebröckelt. Xanthias: Ne Maus? Nein, nein, dort unter den Ziegeln, sieh, dort schlüpft hervor ein Heliastenmarder. Philokleon erscheint unter dem Dach. Anticleon: Mein Gott, am Ende wird er noch ein Spatz und fliegt davon. Wo ist das Netz? Wo ist's? Husch, husch, zurück! Philokleon verschwindet. Bei Zeus, ich wollte lieber Scione mit blockieren als den Alten. Xanthias: Gottlob, den hätten wir zurückgetrieben, durchschlüpfen kann er nirgends mehr. Ich denke, wir machen nun noch ein ganz klein winzig Schläfchen. Anticleon: Du Narr, jetzt kommen seine Herren Kollegen gleich her, die Richter, und die rufen ihn heraus. Xanthias: Was denkst du, es ist ja noch vor Tag. Anticleon: Heut freilich sind sie etwas spät, denn sonst, da sind sie mit Laternen in der Hand um Mitternacht schon da und trällern Lieder, uralt beliebt, phönikophrynicheisch, mit denen sie ihn locken. Xanthias: Ei, wenn's Not tut, da jagen wir mit Steinen sie zum Henker. Anticleon: Die Rasse kennst du nicht, du Narr, wenn man sie reizt, die Alten, sind sie wie die Wespen, sie haben einen Stachel, mördrig scharf am Steißbein, und sie stechen, kreischen, schwärmen, hauen wild um sich und prasseln auf wie Funken. Xanthias: Sei ruhig, mit den Steinen jag ich dir den dicksten Wespenschwarm von Richtern fort. Anticleon hinein. Xanthias setzt sich und schläft wieder ein. Der Chor tritt auf, alte Männer, wespenähnlich maskiert mit langen Stacheln. Vier Knaben leuchten ihnen. Chorführer zu den Choristen: Vorwärts, nur herzhaft zumarschiert. Wie, Comias, du so langsam? Ei, ei, wie anders sonst, da warst du stark wie Hundeleder. Jetzt ist ja besser noch als du, Charinades zu Fuße, flink, Strymodor von Kontyle, vortrefflichster Kollege. Wo bleibt denn Euergides und unser Nachbar Schabes, wer noch zurück ist, schnell herein, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp heißa. O schöne Zeit, wo in Byzanz wir als Besatzung lagen, ja, du und ich als junges Blut, wie wir bei Nacht da streiften und flink der Marketenderin den Kübel wegstipitzten, zerschlugen und beim Feuer dann uns das Gemüschen kochten. Wohlauf, ihr Männer, sputet euch, dem Laches gilt es heute, der hat, man sagt es allgemein, nen Bienenkorb voll Silber, drum hat auch Kleon unser Hort uns gestern aufgeboten, heut früh mit Proviant an Gift und Galle für 3 Tage hier zu erscheinen, um ihn scharf für seine Schuld zu strafen. Kameraden, vorwärts, eilen wir, bevor der Morgen dämmert. Zu den Knaben: Kommt, kommt, doch leuchtet überall rundum mit der Laterne, damit wir nicht an einem Stein uns hier im Dunkeln stoßen. Ein Knabe: Gib Achtung, Väterchen, weich aus, komm, da ist's morastig. Chorführer: nimm einen Span vom Boden auf, schneuz einmal das licht da. Knabe: Ei, was, mit meinem Finger da kann ich's wohl auch schneuzen. Chorführer: Was fällt dir ein, so weit den Docht rauszuziehn? Die Hand weg! Schlägt ihm drauf. So teuer wie das Öl jetzt ist, unverständ'ger Junge, dich juckt es nicht, wenn wir es uns teuer kaufen müssen. Knabe: Ja, wenn ihr uns mit Fäusten wollt gute Lehren geben, dann löschen wir die Lichter und trollen uns nach Hause, und wenn ihr ohne Licht euch fort müsst im Dunkeln schleppen, dann tappt den Dreck nur immer aus, watschelnd wie die Enten. Chorführer: Still, Bub, noch andere Leute als dich züchtig ich und größere. Doch halt, da spür ich eben Dreck unter meinen Füßen. Betrachtet das Licht. Es ist nicht anders, falle 4 Tage Regenwetter stehn uns bevor. Da wird denn Zeus schütten wie mit Kübeln. Da seht nur einmal her, der Docht sitzt rundum voll Räubern, und das bedeutet, wie ihr wisst, immer vielen Regen, und brauchen kann's das Feldgewächs, sonderlich was spät ist, dass jetzt ein tücht'ger Regen und Nordwind es erfrische. Aufblickend zu Anticleons Haus: Ei, ei, was ist im Hause hier unserm Herrn Kollegen passiert, dass er zu unserm Schwarm säumt, sich zu gesellen? Sonst hing er doch im Schlepptau nie, stets voran uns allen zog er und sang von Prynichos irgendwas. Das Singen, das liebt er überaus. Ihr Herrn, meint ihr nicht, wir stellen uns grad hier auf und rufen ihn her zu uns mit Liedern, damit den holden Tönen er lauscht und leis herausschleicht? Erster Halbchor: Wo der Alte wohl bleibt, das herunterzukommen er säumt, warum hört er uns nicht? Hat er die Schuhe wohl verloren oder im Dunkel sich den Zehen verstaucht und es quält ihn am alten Fuße der Brand? Oder hat er wohl gar Bubonen? Wahrlich, der bissigste war er von uns allen. Er war allein nicht zu rühren und bat ein Beklagter ihn flehend. Da hängt er den Kopf so herunter. Koch einmal, brummt er, den Stein. Zweiter Halbchor: Oder wurmt's ihn vielleicht, dass gestern sich durchlog der Kerl, der sich brüstet, er sei gut athenisch gesinnt und er habe den Handel in Samos euch verraten zuerst? Ob der Greis wohl ein Fieber jetzt hat vor Verdruss? Und das wäre bei ihm kein Wunder. Aber, lieber Kollege, steh auf und zehre so dich nicht auf vor Ärger, denn heut kommt ein fetter Verräter aus dem thracischen Krieg. In den Bluttopf, Alter, hinein mit dem. Chorführer: Geh aus dem Weg, Bürschchen, geh weg. Knabe: Aber, Väterchen, wenn ich bitte, wirst du mir auch was schenken? Chorführer: O, von Herzen gern, mein Söhnchen, sage nur, was soll ich Schönes für dich kaufen? Geld, das wäre dir wohl recht, ein Pärchen Würfel? Knabe: Ach nein, Papachen, Feigen, süße Feigen. Chorführer: Nichts, mein Junge. Die Knaben drängen sich um ihn. Und wenn ihr euch auf den Kopf stellt? Knabe: Nicht, Vater, dann zünd ich auch nicht mehr. Chorführer: muß ich denn nicht von dem kleinen taglohn brot heut schaffen für drei und fleisch und holz und du willst noch feigen knabe aber vater wenn nun der archon kein gericht heute läßt halten wie bekommst du für uns ein frühstück oder weißt du noch sonst einen ausweg etwa der helle seeweg chorführer o jammer ach zum henker ja weiß es gott ich weiß keine hülfe um uns essen zu verschaffen knabe unsel'ge mutter ach warum gebarst du mich armen um hunger und kummer zu leiden chorführer auf seinen quersack zeigend nicht zum frommen mir trug ich verhaßter schmuck dich o mehlsack die knaben schluchzend ach wir müssen verschmachten